Am 29. September fand im Taedonggang Clubhaus für das diplomatische Korps ein Seminar zum Internationalen Altentag 2016 statt. Die Funktionäre des Zentralvorstandes des Koreanischen Verbandes für Rentnerschutz und der betreffenden Bereiche, die verdienstvollen Menschen in der Stadt Pyongyang und die Mitglieder der ausländischen Botschaften, des UNO-Bevölkerungsfonds, der WHO und der EU-Vertretung für Zusammenarbeit in der TVRK nahmen daran teil. Nach den Reden stellte man die koreanischen Alten vor, die dank der heißen Fürsorgen von Genossen Kim Jong-un in bester Gesundheit ein sinnvolles Leben führen. Danach berichtete man über die Politik der PDRK für den Rentnerschutz und die Erfolge und Erfahrungen bei deren Durchsetzung und die künftige Aktionsrichtung. Die Teilnehmer sahen sich die künstlerische Darbietung der Mitglieder der koreanischen Kultur- und Kunstgesellschaft der Alten und ihre Kunstwerke an.